Szene 1. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Weißt du, wie das geht? Kein Problem, damit kenne ich mich aus. Und wie lange wird es dauern? Weiß nicht, ich mache das ja nicht jeden Tag. Du musst dich beeilen, da hinten kommt ein Gewitter. Wo sind denn deine Sachen zum Reparieren? Die Sachen zum Reparieren? Na klar, wie soll ich das sonst machen? Die habe ich vergessen.